Erster Jahwe sagt, tut, was richtig ist. Seid gerecht. Meine Hilfe kommt bald. Meine Gerechtigkeit wird sich zeigen. Zweiter glücklich ist der Mensch, der das tut. Er hält den Sabbat heilig. Er tut nichts Böses. Dritter ein Fremder, der zu Jahwe kommt, soll nicht denken, Jahwe wird mich nicht zu seinem Volk zählen. Ein Verschnittener soll nicht sagen, ich bin nutzlos. Vierter Jahwe sagt, die Verschnittenen halten meine Sabbate. Sie tun, was mir gefällt. Sie halten meine Abmachung mit mir. Fünfter, ich gebe ihnen in meinem Tempel einen guten Namen. Dieser Name ist besser als Söhne und Töchter. Ich gebe ihnen einen Namen, der ewig bleibt. Er wird nicht vergessen werden. Sechster, auch die Fremden, die zu Jahwe kommen, wollen ihm dienen. Sie lieben seinen Namen und wollen seine Diener sein. Sie halten den Sabbat heilig und meine Abmachung. Siebter, ich bringe sie zu meinem heiligen Berg. Ich mache sie froh in meinem Gebetshaus. Ihre Opfer werden mir auf meinem Altar gefallen. Mein Haus wird ein Gebetshaus für alle Völker sein. Achter, das sagt der Herr, Jahwe. Er sammelt die Menschen Israels, die zerstreut sind. Ich werde auch andere Menschen zu ihm sammeln. Neunter, alle Tiere vom Feld, kommt herbei. Alle Tiere aus dem Wald, kommt und fresst. Zehnter, seine Wächter sind blind. Sie verstehen nichts. Sie sind wie stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie liegen da und schlafen viel. Elfter, diese Hunde haben großen Hunger. Sie werden nie satt. Die Hirten passen nicht auf. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jeder sucht nur seinen Vorteil. Zwölfter, kommt, ich hole Wein. Lasst uns viel trinken. Morgen soll es genauso sein. Es soll noch besser werden.